Der Tag der Atmung Brahmas ist ein Kalpa. Es besteht aus 2000 Manvantaras oder 4.320.000 Jahren. Ein Manvantara teilt sich in vier Yugas. So wird das Manvantara ein Maya-Yuga sein, das heißt ein großes Yuga. Manvantara oder Manu-Antara, Zeitraum des Lebens eines Mannes, eines Samenmenschen, eines archetypischen Anthropos, eines Äons oder astrologischen Herrn der kosmischen Zeit, eines ganzen Zeitalters. Der Archetypus, der sich in dieser Schöpfungsperiode nachbildet. Die Einweihung der Osterinsel hatte mit allen diesen Dingen zu tun, mit dem Manutara oder Manu-Antara, mit einem gesamten großen Zeitalter und ihren Menschenarchetypus. Siehe das Buch in US. Ein Manvantara besteht aus vier Yugas, dem Satya-Yuga, dem Krita-Yuga, das Zeitalter des Goldes, Zeit der Griechen, das Treta-Yuga, Zeitalter des Silbers, das Dwapara-Yuga, Zeitalter der Bronze und das Kali-Yuga, Zeitalter des Eisens, das dunkelste, das jetzige. Nicht immer hat Manu, der Samenmensch, der Archetypus Erfolg. Manchmal ist es ein Misserfolg, wie bei unserem Manvantara. Er wird in Übereinstimmung gebracht durch den Einfluss der Sternengötter, durch die Götterkonstellationen mit mehr oder weniger Erfolg. Seinerseits besteht jedes Yuga aus einem Sandhya, das ihm vorangeht, das heißt einer Dämmerung, und es wird gefolgt von einer weiteren Periode gleicher Dauer, Santhyansa, eine entsprechende Portion jener Dämmerung. Beide sind wie eine Pause, die dem eigentlichen Yuga vorangehen. Ein jeder Teil gleicht einem Zehntel der Dauer des gesamten Yuga. Die Dauer eines Yuga misst man an Tagen der Götter. Ein Götterjahr entspricht 360 Menschenjahren. Das Satya- oder Krita-Yuga währt 4000 Götterjahre, das Zeitalter des Goldes. Ein Sandhya, also die Dämmerung, währt 400 Götterjahre, ein Sandhyansa 400 Götterjahre, insgesamt also 4800 Götterjahre im Zeitalter des Goldes. 4800 mal 360 sind 1.728.000 Menschenjahre. Man könnte annehmen, dass noch viel fehlt bis zum Ende des Kali-Yuga. Im Allgemeinen angenommen ja, aber nicht mehr bis zum Ende dieser physischen Erde, wie wir sie kennen, für das Erscheinen Kalkis und des Gesichts des Helden. Die Erde ist nicht dieselbe in den verschiedenen Yugas, noch weniger während der Manvantaras und der Kalpas. Der Samen des kosmischen Menschen, des Anthropos, ist durch Gestirne und Konstellationen gewandert. Noch vor dem Ende des Kali-Yugas wird diese Erde verschwinden. Das Ende dieses schrecklichen Zeitalters, des Eisernen, wird sich in einer Bleikugel aus Protonen, schwerer als Blei, in einer automatisierten Hölle erfüllen, deren Vorstellung der jüdische Kahal der kommunistischen Gesellschaft mit ihren mongolischen und gelben Rassen dem nächsten kommt. Die überlebenden Krieger, die wenigen Söhne des Nichts, Wotans, werden in ihre Vimanas steigen und abreisen, gleichzeitig mit der Katastrophe. Das hier vorgestellte Bild ist so etwas wie die Summe der Involution, des Niedergangs, des Schwächerwerdens der Atmung Brahmas. Zuvor und danach, wenn alles wieder beginnt, wird es eine Unterbrechung geben, eine Dämmerung, einen Stillstand, Ruhe. Im ersten Yuga, im Zeitalter des Goldes, war das Leben paradiesisch. Man sagte uns, ohne Krankheiten, es gab keine Opfer, nur einen einzigen Kult, eine Bruderschaft, eine Rasse. Im zweiten Yuga, das Zeitalter des Silbers, beginnen die Opfer mit Gaben an die Götter. Die Rechtschaffenheit nimmt zu einem Viertel ab. Im dritten Yuga, dem Zeitalter der Bronze, halten sich nur noch wenige an die Wahrheit, die Rechtschaffenheit vermindert sich zur Hälfte und die Zeremonien und Kulte mehren sich. Es beginnen die Krankheiten und Nöte, hervorgerufen durch das Schicksal. Das Treta-Yuga währt 3000 Götterjahre, das Zeitalter des Silbers. sein Sandhyaya 300 Götterjahre, sein Sandhyansa 300 Götterjahre, insgesamt 3600 Götterjahre im Zeitalter des Silbers. 3600 mal 360 sind 1.296.000 Menschenjahre. Das Dwapara-Yuga währt 2000 Götterjahre, das Zeitalter der Bronze. Sein Sandhya 200 Götterjahre, sein Sandhyana 200 Götterjahre, insgesamt 2400 Götterjahre im Zeitalter der Bronze. 2400 mal 360 sind 86.000 Menschenjahre. Das Kali-Yuga währt 1000 Götterjahre, das Zeitalter des Eisen. Sein Sandhya 100 Götterjahre, sein Sandhyana 100 Götterjahre, insgesamt 1200 Götterjahre im Zeitalter des Eisens. 1200 mal 360 sind 432.000 Menschenjahre. Das Maha-Yuga, die Summe der vier Yugas, das Manvantara, Lebensperiode eines Manu, ergibt 12.000 Götterjahre, gleich 4.320.000 Menschenjahre. Im ersten Yuga, das Satya-Yuga, lebt der Mensch 4.000 Jahre. Im Treta-Yuga lebt er 3.000 Jahre, im Dwapara-Yuga lebte er 2.000 Jahre und im Kali-Yuga entbehrt der Mensch eines mehr oder minder genauen Lebensalters.